diese Art zu reden von seiner Figur, die ist ja wirklich sehr speziell mit sehr vielen Stottern und dieses ganze Zeit dieses Lügen und das war im Skript. Das war alles er hat das nicht improvisiert. Das haben ihm die beiden hingelegt und er musste das dann einfach umsetzen. Ding, ding, ding, ding, ding, ist wieder soweit, es ist wieder soweit. Wer will mit einsteigen? Steig mit ein, steig mit ein. Wer hat noch keine Runde? Plor, bist du dabei? Wie kriegst du diese Rummelmetapher zu dem Film, über den wir heute keine reden? Keine Ahnung. Ich sitze hier verzweifelt und denke, wie kommen wir in die Episode rein? Und mein Hirn macht sofort ding, ding, ding, ding, ding. Oh, noch eine Runde, noch eine Runde. Johannes hat mir diese Woche einen Film aufgegeben und er hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Rummel zu tun. Nämlich Fargo aus dem Jahr 1996. Ja, Fargo. Hier im Muss man sehen Podcast, wo wir uns gegenseitig Filme geben und hoffen, dass sie den Horizont des anderen erweitern. Und wir werden sehen, ob ich deinen Horizont erweitert habe, weil du kennst den Film schon. Ja. Also das ist tatsächlich einer meiner liebsten Coen-Filme. Ja, okay. Deswegen war es schwer, meinen Horizont zu erweitern. Aber es ist lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Okay, immerhin das. Okay. Und ihr da draußen habt hoffentlich den Film auch gesehen, weil es macht eindeutig mehr Spaß, uns zuzugucken oder zuzuhören, wenn ihr wisst, wovon wir reden. Dann erzähl doch mal, worum geht's denn in dem Film? Fargo. Das verschneite Minnesota in den USA ist für seine Höflichkeit bekannt. Wo, wenn nicht dort, lässt sich eine Geschichte um Mord, Habgier und Entitlement erzählen. Die Coens lieben die scheinbaren Widersprüche und erzählen hier mit einer wunderbaren Prise schwarzen Humors. Aber worum geht es? Der verschuldete Autoverkäufer Jerry Lundegaard plant, seine Frau von zwei zwielichtigen Gestalten entführen zu lassen, um von seinem wohlhabenden Schwiegervater Lösegeld zu erpressen. Der Plan gerät außer Kontrolle, als die Entführer in eine Polizeikontrolle geraten. Sehr dumm, auf sehr dumme Art und Weise. Habe ich schon gesagt, dass das sehr dumm war? Und dabei zwei Menschen töten. Die schwangere und sehr nette Polizistin Marge Gunderson macht einen verdammt guten Job und kommt langsam den chaotischen Verbrechern auf die Spur. Währenddessen eskaliert Gewalt und Misstrauen zwischen den Beteiligten. Habe ich schon gesagt, dass sie richtig dumm sind, die beiden. Und Gier tötet sowohl die Frau von Jerry, die eigentlich unbeschadet hätte zurückkommen sollen, als auch seinen Partner, der ihn einfach zu sehr auf die Nüsse geht. Marge gelingt es schließlich, Gier zu fassen, während Jerry verhaftet wird und unglaublich dumm wie ein kleines Kind vor sich hin heult. Und um mal ins Gespräch zu kommen, Plor, wie würdest du Steve Buscemi beschreiben? Funny? Richtige Antwort, 100 funny Punkte. Looking. It's just a funny looking guy, nicht wahr? Das ist großartig, ne? Wir haben mehrmals diese Momente, wo Marge Leute befragt, ja, wie er denn ausgesehen hat. Man merkt so, sie will irgendwie ein Phantombild, ja, erstellen. Und alles, was den Leuten einfällt, ist ein funny looking guy. Und dann fragt sie noch, wie funny looking? Just generally funny looking. Und es ist die beste Beschreibung von Steve Buscemis Aussehen, die man sich vorstellen kann. Es gibt auch keine bessere. Es gibt einfach keine. Und ich weiß nicht, wie Steve Buscemi sich dabei fühlt. Wie ihm die ganze Zeit gesagt wird, ja, das Einzige, was wir über dich wissen, ist, du guckst halt, siehst seltsam aus. Einfach, aber ich glaube, durch die Rollen, für die er in Frage kommt, für die er gekriegt, ja, hat, hat er schon so ein bisschen eine Ahnung, dass es auch, ja, mit seinem Aussehen zusammenhängen könnte. Ein bisschen. Und ich gehe mal davon aus, dass er drüber steht. Ja, natürlich. Er hat genug Geld, um sich die Tränen wegzuwischen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also wir vergießen hier keine Tränen für das Aussehen von Steve Buscemi. Nein. In einem Film, in dem alle irgendwie ein bisschen funny looking sind, ja, um ehrlich zu sein. Ja. Also sowohl Jerry als auch Marge, ja, als auch der Rest des Casts. Auch Jerry sieht wirklich, man sieht ihm die ganze Zeit an, wie wenig Ahnung und wie wenig Plan er eigentlich hat und dabei aber vortäuscht, er hätte alles unter Kontrolle. Ich habe als erstes aufgeschrieben, nachdem ich darüber nachgedacht habe, was Jerry ist, habe ich aufgeschrieben, Dunning-Kruger-Effekt der Film. Also ein Typ, der die ganze Zeit denkt, er wäre der Beste und Tollste in dem, was er da versucht, als Plan durchzuziehen und immer wieder feststellt, oh, ich habe meinen eigenen Sohn vergessen. Wie machen wir das, Alter, jetzt noch? Ich finde ja, Jerry ist eine total krasse Figur. Und zwar, ja, weil er ist so erbärmlich. Mhm. Also es gibt so viele Momente, wo man richtig wütend auf ihn ist. Also er ist so der typische Heel, so richtig hassenswert, mhm, mit diesem schmierigen, erbärmlichen, mit diesem Gejammer und mit diesem Flehen und so. Also alle diese ganzen Klischees. Wahnsinn. Aber aber dann hat man auch so oft Mitleid mit ihm. Ja. Weil er wirklich, weil er in diesem Erbärmlichen und in diesem Schwachen geht ja alles schief und er ist auch so traurig dabei, ne? Natürlich, die ganze Zeit. Und wie er da am Telefon sitzt und schon allein daran verzweifelt, diese Seriennummern nicht übermitteln zu können. Wie er seine Lügen runterstottert und sich dabei immer weiter verfängt und einfach das durchzieht und gleichzeitig, ich finde die krasseste Szene von Jerry ist, wie er mit diesem Paar redet und der hat ihnen ja irgendwelche Features verkauft, die sie nicht haben wollten und sie sind stinksauer auf ihn. Ja. Und man denkt auch, was für ein Wichser. Er lügt die an und dann ist aber der Moment, wo der Mann sagt, sie haben uns angelogen, sie haben uns eiskalt ins Gesicht gelogen und Jerry sitzt da und er weiß es und er guckt, sieht einfach nur zerknirscht und fertig aus und traurig. Ja. Und man merkt, das ist auch so ein Mann, der muss so viel Selbsthass mit sich rumtragen. Oh Gott. Er wird die ganze Zeit bloßgestellt für das, was er ist. Ja, total. Und ich weiß nicht, wie er überhaupt auf den Gedanken kommt, das alles durchziehen zu können, was er da macht. Er zieht sein ganzes Leben, glaube ich, so durch, wie er das durchzieht. Ja. Ich glaube, es macht für ihn keinen Unterschied mehr, weil er sowieso die ganze Zeit herausgefordert wird von irgendwelchen Leuten, die sagen, Alter, was machst du da? Es ist so eine erbärmliche Figur. Es wird halt während des Films immer schlimmer. Ja. Und man ärgert sich dann, dass man Mitleid mit ihm hat, weil man merkt, also ich meine, das ist der große Coup, den er vorhat. Ne? Er lässt seine Frau entführen, was echt eine krasse Geschichte ist. Ja. Aber dann merken wir, das Leben von ihm spielt die ganze Zeit in diesen kleinen Coups ab. Dass er diese Nummernschilder fälscht und dann nicht rausrücken kann damit. Dass er seinen Vater auch belügt mit diesen Angeboten, die er macht, um irgendwelche Investments aus ihm rauszulocken. Ja. Und er ist einfach so eine richtig erbärmliche, schmierige Händlerfigur. Ja. Ich hab eine Schwäche für schwache Figuren. Ne? Also die wirken bei mir direkt so ein bisschen Mitleid. Und dann denke ich auch, du armer Kerl, du bist so ein Monster, ich hasse dich. Wirklich, er hat so was Psychopathisches zwischendurch, weil er das überhaupt in der Lage ist, durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite hat er eben diese emotionalen Momente, wo man denkt, oh Gott, ich will dich in den Arm nehmen und einmal sagen, dass alles gut wird. Aber es wird nichts gut. Auf die Art wird überhaupt nichts gut. Es ist ja auch total krass. Ich meine, was er macht, selbst wenn das gut gehen würde, was er da macht. Seine Frau wird traumatisiert, weil sie drei Tage entführt werden. Und sein Sohn, an den er nicht ein einziges Mal gedacht hat. Das, was wir jetzt gleich am Anfang, wo ich gedacht habe, meine Güte, es gibt diese Situation im Film, wo er wirklich, einer spricht ihn darauf an und was ist mit deinem Sohn? Und er steht da und sagt, der ist mir völlig entfallen in der ganzen Geschichte. Und ich denke die ganze Zeit, wie zur Hölle kann dir dein Sohn entgangen sein? Es ist so abgefuckt. Es ist auch, wie er mit seinem Sohn redet. Ne? Wenn er zum ersten Mal mit seinem Sohn dieses Gespräch führt, okay, deine Mutter wurde entführt und er versucht ihn irgendwie zu beruhigen. Ja. Und man hat so das Gefühl, er will so schnell wie möglich aus diesem Zimmer raus. Ja. Er hat überhaupt keinen Bezug zu seinem Sohn. Er hat keinen Bezug zur Realität. Also nachdem er von dieser Konfrontation mit Karl zurück ist, wo Karl seinen Schwiegervater erschossen hat. Wir sehen seinen Sohn nicht mal. Er ruft nur hoch ins Zimmer von seinem Sohn. Ja, alles gut. Bleib mal. Genau. Und ich habe das alles im Griff. Es ist so düster, dieses arme Kind. Das Kind ist das eigentliche Opfer dieses Films. Absolut. Oh. Und ich meine, ey, das Kind wird erfahren, deine Mutter ist tot, weil dein Vater zwei Gangster angeheuert hat, um sie zu entführen und einer von denen verrückt geworden ist und sie umgebracht hat. Ja. Scheiße. Das fängt ja schon damit an, dass wir haben ja eingangs diese Szene, wie er da hinkommt zu den beiden Gangstern. Also erstmal haben wir ganz viel Schnee. Dieser Film ist sehr weiß am Anfang. Ja. Was ich sehr schön finde, weil er das Tempo klärt. Ne? Er sagt, okay, ihr guckt euch jetzt bitte einmal diesen Schnee an und da kommt ganz hinten, vielleicht kann man ahnen, dass es ein Auto ist. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und alles verlassen und verloren. Und dann kommt ganz langsam dieses Auto, diese Polizeidinger, ne? Die Polizeiautos kommen da lang und fahren an der Kamera vorbei. Aber es dauert einfach ewig. Und das ist das Tempo, was der Film vorgibt und sagt, so, das hält dir aus. Und das ist auch super, dass er das weiterhin durchzieht, ne? Weil alle ja auch auf diese Szenen so unbeeindruckt gucken, wie oft Marge einfach nur sagt, ja, dann ist das jetzt so. Gut, dann, ich muss mir kurz durchatmen. Jesus. Jeez. Ja, genau so, danke. Sie, Frances McDormand hat gearbeitet an ihrem Dialekt, um den so gut hinzukriegen. Ja, die haben alle dran gearbeitet. Sie haben alle an ihrem Dialekt gearbeitet und sie haben, glaube ich, auch alle so ein bisschen so ihre eigene Interpretation von diesem Minnesota-Dialekt dann irgendwie reingebracht. Ja. Da müssen wir müssen über Minnesota Nice reden und über all das, was da dahinter steckt und so. Und über den Filmtitel, weil jetzt kommt nämlich unsere Fargo-Szene ganz am Anfang. Die einzige Fargo-Szene, oder? Dieser Film hat nichts mit Fargo zu tun. Der spielt nicht mal im selben Bundesstaat wie Fargo. Show. Aber der Film hätte halt Brainerd heißen müssen sonst. Und ich weiß nicht, ob man, ist das so sexy? Nee. Haben die Coens sich auch gedacht. Das war nämlich der einzige Grund, warum sie das Ding Fargo genannt haben. Okay, aber wir waren bei Jerry. Erstmal Jerry. Und wir gehen, lass uns mal durch alle Figuren durchgehen, weil ich finde es wahnsinnig interessantes Ensemble. Ja. Das ist ganz toll. Also Jerry haben wir schon, der ist wirklich absolut, der versucht verzweifelt immer vorzutäuschen, dass er alles unter Kontrolle hat, aber nichts ist unter seiner Kontrolle. Wie gesagt, er fängt schon so damit an, dass er nicht mal auf die Idee kommt, eine Telefonnummer von den beiden aufzunehmen. Alter, ja. Und überhaupt das in überhaupt nicht in Frage zu stellen, dass dieser Typ noch einen zweiten mitbringt, der nicht gerade so aussieht, als ob man ihm irgendwas intellektuell irgendwas zutraut. Da weiß man ja schon, dass er den Typen am Ende erschießen wird, weil er einfach keine Lust mehr hat. Das Problem ist halt wirklich, dass Jerry zu schwach ist. Ne? Er kann die Leute nicht konfrontieren, richtig? Er kriegt und er nicht wieselt hin, sich durch. Ja. Und aber er macht damit ja auch wirklich scheiß Sachen und er ist auch gemein anderen gegenüber, aber immer auf diese wieselige Art. Ja. So wie er mit seinen Käufern von den Autos redet, die er übers Ohr haut. So redet er mit den beiden Verbrechern und so redet er auch mit Marge. Ne? Ja. Er schafft es einfach nicht, klare Sachen zu sagen, sondern er versucht es immer über diese wieselige Art und im schlimmsten Fall rennt er dann einfach weg und entzieht sich komplett jeglicher Verantwortung. Und dass er nicht aufhören kann. Ja. Es gibt so viele Momente in diesem Film, wo er einfach hätte aufhören können. Ne? Wenn der spätestens wenn der Schwiegervater gestorben ist und Steve Buscemi alles eigentlich an der Backe hat, könnte man ihm das an der Backe lassen und sagen, ich ziehe mich da raus. Er hat sich zu sehr in dieses Konstrukt gesteigert. Er ist ja auch ein notorischer Lügner und er belügt sich ja auch selbst. Ne? Total. Und es ist so krass. Er hat irgendwie so ein ganz, ganz... Also es ist wie, als wenn er ein ganz schlechtes Drehbuch für das geschrieben hätte, was er davor hat. Ja. Alle anderen halten sich nicht ans Drehbuch und improvisieren und er kennt keine einzige Regel von Improvisation. Er hat nie was von Yes and gehört. Ja. Er versucht es einfach nur durchzuziehen und es scheitert natürlich komplett. Voll. Also er ist so ein Musterversager. Fast schon, das ist wie gesagt, das ist auch bemitleidenswert. Ja, total. Aber dann, wenn man drüber nachdenkt, was er für eine Scheiße da abzieht und was er für eine Scheiße im Kleinen abgezogen hat davor, dann ist bei all der Erbärmlichkeit bis zu dem Punkt, wo er dann am Schluss festgenommen wird, wo er heulend auf dem Boden liegt. Ja, wie so ein kleines Kind. Ja. Das ist super krass. Aber das ist genau, das ist vielleicht sogar der Charakter in a nutshell, dass er dann da heulend liegt und irgendwie... Ja. Er ist kein handelnder Mensch. Und wenn er handelt, wahrscheinlich ist es auch besser, wenn er nicht handelt. Er sollte nicht handeln. Genau. Ich habe natürlich aus meiner Perspektive als großer Kapitalismuskritiker, und das natürlich in jedem Film irgendwie sehe, habe ich das Gefühl, dass er das Produkt dessen ist, was in Amerika so an du musst nach vorne preschen und gewinnen ist. Ja. Du musst den Kapitalismus gewinnen. Ich glaube, das ist das, was er auch mit versucht. Natürlich auch zwischenmenschlich und so weiter, aber ich glaube, dass ganz viel davon am Kapitalismus festgemacht wird bei ihm, am Kapital, an der Macht des Geldes. Er ist halt nicht ohne Zufall Verkäufer. Ja. Er ist so auch die Klischee-Rolle des erfolglosen Versagers im Kapitalismus ist ja der Autohändler. Ja. Wenn wir bei den Simpsons zum Beispiel diese Klischee-Figur haben, da haben wir diesen einen Autohändler, der unbedingt, und manchmal ist er dann auch Immobilienhändler, der aber auf jeden Fall verkaufen will. Und wir erfahren eigentlich immer nur, dass er scheitert, dass er es nicht schafft zu verkaufen. Der sieht auch immer verzweifelt aus. Voll verzweifelt. Ich mache alles für Sie, wenn Sie jetzt kaufen. Und Jerry ist genau diese Klischee-Figur, ne? Dieser Typ, der um jeden Preis verkaufen will, der nicht gut darin ist und der deswegen entweder lügen muss oder halt so schmeicheln und anflehen. Und natürlich ist das was Kapitalistisches. Ja. Es ist dieses um jeden Preis meine Provision, mein Leben hängt davon ab. Ja. Ich muss das loswerden und dann greifst du irgendwann zu immer krasseren, verzweifelten Mitteln. Ja. Wie er auch mit seinem Stiefvater da redet. Ja. Also Schwiegervater. Sein Schwiegervater ist Wade, ist vielleicht so ein bisschen so ein Gegenpol, weil der ist es, der es geschafft hat damit. Der auf der Gewinnerseite. Ist. Aber das macht ihn nicht sympathisch. Nein. Nein, gar nicht. Er muss vielleicht nicht so lügen und nicht so wieseln wie sein Schwiegersohn, aber er ist so dominant und selbstgefällig da drin. Ja, er lebt auch davon, ihn klein zu halten. Und wie er ihn klein hält. Also er macht ihn so offensichtlich runter. Und immer wenn irgendwas kommt, wo der Verantwortung übernehmen könnte, sagt er, nein, dafür ist er nicht gemacht. Das ist der Falsche dafür. Ja. Und ich finde es super, dass die Gespräche zwischen denen nicht zu sehr ins Klischeehafte abdriften, indem der Vater und die Frau und alle möglichen immer wieder auf ihn eindreschen und ihm sagen, wie scheiße oder wie schlecht er ist. Nein, er kriegt nur jede Chance vor der Nase hingewedelt, aber dann doch nicht in die Hand. Und das ist einfach krass. Das macht ihn fix und fertig. Ja, überhaupt, also seine Frau überhaupt nicht. Ne? Der Schwiegervater ist schon ziemlich krass. Wir sehen wenig Interaktion zwischen Jerry und Jean, heißt seine Frau. Ja. Und sie scheint einfach ein stinknormales, ziemlich langweiliges Hausfrauenleben zu führen. Wir sehen nicht viel. Sie guckt halt Fernsehen, sie macht sauber und strickt, glaube ich. Und strickt. Oder sowas. Und dann wird eingebrochen. Und dann das ist alles, was wir von ihr erfahren. Sie redet kaum ein Wort mit ihm. Aber wahrscheinlich steckt sie auch so voll unter der Fuchtel von ihrem Vater. Ja, wahrscheinlich. Und es wirkt so voll deprimierend, deren Ehe. Total, ja. Auch gerade, weil sie so kommunikationslos ist. Ne? Die scheinen ja überhaupt kein gemeinsames Leben zu haben. Ja. Und auch mit ihrem Sohn kein gemeinsames Leben. Ja. Und dann in dieser Schneeeinöde, wo man sowieso das Gefühl hat, dass da nichts ist. Das verstärkt so ein bisschen das Gefühl von der Psychopathie von Jerry. Aber ich bin nicht bereit, da komplett reinzugehen in diese Psychopathie. Ich glaube nicht, dass die existiert in der Form. Es ist halt die Frage, wenn er so zerknirscht ist, wenn ihm der Typ sagt, sie haben uns angelogen, ist er dann zerknirscht, weil er wirklich Empathie damit hat, ein schlechtes Gewissen hat? Dann wäre das würde gegen seine Psychopathie sprechen. Ja. Oder ist er nur zerknirscht, weil er erwischt wurde? Ja, das ist meistens eher das Problem, oder? Man ist ja zerknirschter, wenn man... Aber ich bin auch nicht psychopathisch, nur weil ich manchmal mich mehr ärgere, dass ich erwischt wurde, als dass ich mich darüber ärgere, was ich da gemacht habe. Ja, Jerry hat auf jeden Fall diese Züge. Nein, die Frage ist halt, hat er irgendwo Empathie? Weil was er macht, scheint kein... Also wenn er seinen Sohn vergisst, wenn er seine Frau von diesen Typen entführen lässt, scheint er keinerlei Empathie für Mitmenschen zu haben. Und das ist natürlich ein ganz wesentliches Merkmal davon. Ja. Wenn er nur sich selbst bemitleidet, dann trifft die Diagnose schon ziemlich gut zu wahrscheinlich. Ja. Das heißt, du hast eine Tendenz, was das betrifft? Also ich würde auf jeden Fall sagen, also Jerry ist halt wirklich eine erbärmliche Figur, aber Jerry sehe ich fast schon so aus so, und wie viele Figuren in diesem Film, es gibt ein paar, also Jerry hat ganz viel Realistisches und Authentisches, aber er ist überzeichnet. Ja, ne? ja. Und ich sehe ganz viele Figuren in diesem Film aus dieser überzeichneten Perspektive, dass die auch irgendwie, wenn du sagst, du siehst es als Kapitalismuskritik, ich würde gar nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall Platzhalter für spezifische menschliche Seiten. Und das ist bei anderen Figuren auch so. Und es gibt vielleicht eine Ausnahme, kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Ja. Aber deswegen würde ich ihn nicht diagnostizieren wollen, weil er einfach zu sehr Archetyp ist. Ja. Oder okay. Postmoderner Archetyp von einer spezifischen erbärmlichen Figur. Mhm. Ja. Und das sind meiner Meinung nach auch Gier und Karl, die er dann ja in Fargo trifft, unsere beiden Kriminellen. Das stimmt, ja. Lass uns mal weitergehen an die beiden. Und wenn wir irgendwo die Psychopathie-Diagnose stellen können, dann ja ganz eindeutig bei Gier. Ne? Ja, definitiv. Und er ist auch so, der macht, das ist einer der Psychopathen, die wirklich gar keinen Hehl draus machen, die sich auch nicht versuchen, irgendwie zu verstellen in irgendeiner Form, sondern einfach sagen, ich sitze hier jetzt und ich warte jetzt einfach, bis meine Gelegenheit ist, diesen Typen da einmal auszuschalten, damit ich nicht mehr ertragen muss, was er so erzählt. Gier ist so eine gruselige Figur. Ja. Und die Coens haben ein Händchen dafür, solche Figuren zu schreiben. In No Country for Old Men haben sie mit dem Killer, der von Javier Bardem gespielt wurde, der auch diese eiskalte Killer war, haben sie auch so eine Figur geschrieben. Menschen, die durch ihre pure Präsenz unheimlich sind. Du willst mit diesem Mann nicht länger als 2 Minuten allein sein. Nein, auf gar keinen Fall. Aber man muss auch sagen, dass Karl, Steve Buscemi, wahnsinnig dämlich ist, das nicht zu sehen und nicht im richtigen Moment die Fresse zu halten. Ja. Also sein Tod ist genau das, ne? Genau. Er hat nicht im richtigen Moment gesagt, ich hab meine Million. Warum kämpft er um dieses Auto? Dieses scheiß Auto. Niemand braucht dieses scheiß Auto, wenn er das Geld haben kann. Aber Karl ist halt auch voll der Egomane, ne? Der ist selbstverliebt, der hält sich für den geilsten Gangster. Ja, ja. Und der tritt mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein auf. Mhm. Und ja, du hast es ein paar Mal gesagt, die sind alle dumm. Ja. Und wahrscheinlich ist sogar Gier, Peter Stromare. Ja. Peter Stromare, der ist kein, er redet auch irgendwann mal Schwedisch. Er ist Schwede. Stimmt, ja. Peter Stromare, ich sag's mal so, wie es wahrscheinlich ausgesprochen wird, ist vielleicht der cleverste von denen allen. Vielleicht, wir wissen es nur nicht. Er redet halt nicht viel. Aber Karl ist ja auch so saubescheuert. Ja. Allein schon, wie sie überhaupt in diese Scheiße geraten, dass sie von der Polizei angehalten werden, das hätte sich alles umgehen lassen, wenn Karl ein bisschen cleverer wäre. Ja. Es ist so krass, weil hier, ich finde es immer schwierig, einen Film darauf aufzubauen, dass die Hauptfiguren doof sind. Ja. Das finde ich immer ein Problem. In diesem Film nicht. Irgendwie schafft es der Film, trotz Stereotyper von doofen Gangstern und von idiotischen Plänen, mir trotzdem mehr zu zeigen, auch mehr Dreidimensionalität zu erreichen. Wir ticken da ja echt unterschiedlich, ne? Du hast es gerne, wenn eine Figur, so, wenn du so eine relatable Figur hast. Ja, schon. Und es würde ja eigentlich dafür sprechen, dass dir Fargo unglaublich schwerfällt, weil es dauert eine halbe Stunde, bis wir die erste irgendwie nachvollziehbare Figur, die wir mögen können, eingeführt wird. Aber es ist auch wirklich, muss ich sagen, die erste halbe Stunde ist ein schwieriges Ding. Es ist null relatable. Mhm. Das sind alles unangenehme, unsympathische Figuren, die sich dazu noch relativ ziemlich dumm verhalten. Ja. Und auch einfach echt unsympathisch verhalten, ne? Weil die kacken sich gegenseitig an. Also Karl ist irgendwie witzig, jetzt funny looking guy. Natürlich, ja, ja. Aber wenn er den Mund aufmacht und anfängt zu quatschen, denkst du auch, oh mein Gott, dieser möchte gern Gangster, wo man trotzdem merkt, okay, der ist auch ziemlich gnadenlos, der kann ziemlich gnadenlos sein, der auch einfach nur ein Arsch ist. Ja, es ist ein Haufen unsympathischer, unangenehmer Figuren. Karl wurde übrigens extra für Steve Buscemi geschrieben. Und er spielt das super, das ist gut. So geil. Also um vielleicht genau, und dann nochmal zu sagen, Jerry, der von William H. Macy geschrieben wird, der hat auch eine Oscar-Nominierung dafür geschrieben. Ja. William H. Macy spielt das unglaublich gut. Ja. Diese Schwäche und diese Zerknirschtheit, diese Verlorenheit im eigenen Lügennetz. Mhm. Und ich finde es spannend, dass er so wahnsinnig, also der Schauspieler so wahnsinnig versessen war darauf, diese Rolle zu spielen. Ja. Diese Rolle, ausgerechnet diese Rolle, auf diese Art und Weise, das muss er ja schon vorher, hat er das so hart im Kopf gehabt. Er hat gesagt, das ist meine Rolle. William H. Macy hat die Coens ganz schön genervt, ne? Ja, der ist nach New York geflogen, nachdem er eigentlich schon, ich glaube in L.A. sein Casting hatte und ist dann nochmal New York geflogen, weil er gehört hat, dass die weiter casten für die Rolle, ist da reinmarschiert und hat gesagt, Leute, ich mache mir große Sorgen, dass ihr das alles vermasselt, wenn ihr mich nicht nehmt. Ich erschieße eure Hunde, wenn ihr mich nicht nehmt. Das hat er im Scherz gesagt, aber das ist ein seltsamer Scherz für sowas. Ja, ja. Das ist wirklich ein bisschen hart. Und es war schon, die Coens waren damals schon ein großer Name, ne? Also großer Name in Indie-Kreisen. Und William H. Macy wollte mit ihnen drehen, weil er gewusst hat, von deren vorherigen Projekten, die machen extrem gute Sachen. Ja. Und er hat auch gesagt im Interview, diese Art zu reden von seiner Figur, die ist ja wirklich sehr speziell mit sehr vielen Stottern und dieses ganze Zeit dieses Lügen und das war im Skript. Das war alles im Skript. Er hat das nicht improvisiert. Ja. Das haben ihm die beiden hingelegt und er musste das dann einfach umsetzen. Er hatte sogar mal, was, ich weiß nicht mehr, welches Wort das war, aber es war ein Wort, wo er gedacht hat, da ist ein Typo drin. Ja. Hat das richtig ausgesprochen. Dann haben die Coens gesagt, in unseren Drehbüchern sind keine Typos. Das wird so ausgesprochen, wie wir das geschrieben haben, nämlich falsch. Das ist total geil und ich glaube, das ist unglaublich, also sowieso schon schwer, gute Dialoge zu schreiben, aber es ist unglaublich schwer, diese Manierismen, diese Ticks und sowas so zu setzen, dass sie glaubwürdig sind. Ja. Und das im Schriftbild. Und funktionieren dann in der Umsetzung. Und das können die Coens anscheinend. Absolut. Weil dieses Gestotter von ihm, das wirkt zu jeder Zeit authentisch und gibt der Figur einfach nochmal so viel Tiefe. Ja, alles das. Und es ist krass natürlich dann auch für die anderen Figuren. Man muss schon sagen, dass Mike und dass Margie, dass die alle sehr davon profitieren, wie gut die schreiben können, die Dialoge schreiben können und auch die Manierismen schreiben können. Ja, da steckt auch diesen Figuren drin. Kommen wir zu Margie. Nach einer halben Stunde, wir werden erlöst, nachdem wir diese ganzen unsympathischen Figuren und diesem schrecklichen Plot gefolgt sind, wenn endlich unsere eigentliche Protagonistin 30 Minuten. Wahnsinn. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass es das so lange dauert, bis man sie sieht. Weil sie so sehr den Film dominiert danach, denkt man die ganze Zeit, ja, sie ist halt die ganze Zeit da. Aber nein, halbe Stunde Film ohne sie, ich musste ganz schön durchhalten. Frances McDormand im Gegensatz zu William H. Macy, keine Unbekannte im Coens-Kosmos. Ja. Gibt es einen Film, in dem sie nicht mitspielt von den Coens? Ich glaube nicht. Aber sie ist auch mit einem von denen zusammen. Ja, seit 1984, seit ihrem Debütfilm, wo sie auch tatsächlich mitgespielt hat, Blood Simple, sind die beiden verheiratet. Und sie macht das großartig. Alter. Frances McDormand, unsere Oscar-Gewinnerin aus diesem Film, spielt eine seit 7 Monaten schwangere Polizistin, Margie, die ein herzensguter Mensch ist. Ja, total. Oh, und ich liebe sie so dafür, dass sie auch mit absoluter Professionalität dahin kommt und wirklich massiv unbeeindruckt sagt, ah ja, okay, das ist jetzt eine Wunde, die er sich in der Verteidigung zugezogen hat. Ja, okay. Oh, ich muss mal ganz kurz, ich lege mir ganz kurz, mir ist noch schlecht, weil ich schwanger bin kurz. Und ansonsten wird sie nie wieder in diesem Film erwähnen, dass sie schwanger ist. Es ist so geil. Ja. Ich hasse die Selbstgefälligkeit von Sherlock Holmes, Miss Marple. Ja. Ja. Poirot. Ja. Also ich mag die Figur. Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber ich hasse in jedem Punkt ihre Selbstgefälligkeit. Ja. Und das Geile an Margie ist, sie ist genau so ein Geist wie Sherlock Holmes. Ja. Sie geht da ran und sagt, ah, und da ist das passiert und da ist das passiert. Und guck dir mal die Spuren an. Mhm. Ah, das waren zwei Personen. Mhm. Da jemand anderes hat die Leiche weggezogen. Mhm. Aber sie macht das nicht mit dieser Selbstgefälligkeit, sondern mit so einer absoluten Natürlichkeit des Ermittlers. Sie hat, absolut. Sie muss jetzt herausfinden, was da passiert ist. Ja, ja. Sie hat diesen absoluten Depp daneben stehen, der nichts kann außer Kaffee bringen. Und was Maximum, was sie sagt, ist nicht etwa, Alter, du hast keine Ahnung, sondern sie sagt, ah, I have to disagree there. Das ist so geil. Und das ist so was Blödes, ne? Er hat wirklich so eine ganz, so eine Trivialität durcheinandergebracht mit Buchstaben und sagt, nein, Moment. Und sie ist so geil, nüchtern hast du gesagt, nüchtern ist das passende Wort. Genau. Sie macht einfach ihren scheiß Job und sie merkt gar nicht, was für eine Genialität sie besitzt. Ja, genau. Wie clever sie da drin ist. Sie weiß das nicht. Und das ist schön. Sherlock Holmes weiß, wie clever er ist. Die wissen immer, wie clever sie sind. Ja. Und sie weiß es nicht, weil es einfach ihr scheiß Job ist. Sie muss es halt machen. Ach, ist das schön. Ich finde es ganz toll. Und dann kommt das natürlich in der Kombination mit Minnesota Nice noch zusammen. Ja. Aber darüber reden wir auf jeden Fall. Was ich noch toll finde, ist, dass sie diesen Columbo-Effekt hat. Ne? Aber auch nicht die Selbstgefälligkeit. Aber nicht die Selbstgefälligkeit, sondern so dieses nette Nachfragen. Ach, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal erzählen? Kannst du da nochmal genau? Und sie alle, die sie interviewt, irgendwie reinzieht dadurch. Ja. Dieses nette, dieses, ach, übrigens noch das und wie ist das jetzt noch ganz genau? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und da sich so zurücknimmt und dem anderen Typen eben dadurch Raum gibt, auch über das hinaus zu wachsen, was er eigentlich zeigen wollte von sich. Ja. Also das ist so der Columbo-Effekt, den ich so sehe bei ihr. Sie hat gesagt, Frances McDormand hat gesagt, ich habe das an meiner Schwester orientiert. Okay. Dorothy, okay. Die offensichtlich für einen Priester arbeitet. Okay. Und ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie sie diese Nettigkeit da rausnimmt. Ja. Ich finde es so geil, diesen Kontrast zwischen ihrer Nettigkeit und ihrem Verstand, ne? Und dieser Cleverness. Ja. Und die haben ja offensichtlich für den Film haben sie Charakterporträts geschrieben, um sich so in die Rollen reinfühlen zu können. Auch mit ihrem Mann zusammen. Dann. Genau. Ja, sie hat diesen Mann schön. Mike. Ja. Und ihr Charakterporträt war, sie hat Mike kennengelernt, tatsächlich bei der Polizeiarbeit. Der war auch ein Polizist. Nicht Mike, oder? Norm. Norm. Ja. Norm, der war auch ein Polizist. Sie hat ihn bei der Polizeiarbeit kennengelernt. Ja. Und er ist jetzt der in Elternzeit geht, weil sie einfach viel besser in dem Job ist als er. Und sie haben das beide beschlossen, ganz einhellig, ohne Probleme, haben einfach gesagt, ja, dann bleibst du halt zu Hause. Und seitdem bleibt er zu Hause und malt irgendwas für irgendwelche, für Briefmarken. Ey, nein, das redest du nicht schlecht. Nein, das Happy End dieses Films ist, dass seine fucking Zeichnung 3 Cent Briefmarke wird. Absolut in Ordnung. Alles in Ordnung. Gut. Nur, dass wir uns nicht da negativ einig sind. Konnotiert. Alles in Ordnung. Das Geile ist natürlich dieser Kontrast, den Margie und Norm nicht nur in ihrer Beziehung, sondern auch in ganz allgemein in ihrem Alltag, in ihrem Leben bilden zu diesen abgefuckten, düsteren Menschen. Ja. Weil wir haben mit Margie kommt diese Wärme in den Film, die so notwendig ist. Ja, wichtig. Unglaublich wichtig ist. Nachdem du nur 30 Minuten am Menschen verzweifelst und denkst, wirklich, Menschen sind das Letzte, kommt Margie rein und du denkst, die Menschheit ist nicht komplett im Arsch. Und das Geile ist, das, was Margie am meisten schockiert in diesem Film, oder überhaupt das Einzige, was sie richtig schockiert, ist, dass Mike gelogen hat. Diese Lüge, ja. Das ist so krass, weil sie am Telefon dann erfährt von ihrer Freundin irgendwo, dass Mike psychische Probleme hat und gar nicht verheiratet war mit dieser Frau, was er gesagt hat. Und sie da richtig schockiert ist. Was? Gelogen? Also sie kann es eigentlich nicht richtig fassen. Und alles andere, was vorher passiert ist, ist so, ja, okay, das ist passiert. Gut, okay. Diese Mike-Geschichte ist total schräg. Ne? Sie ist bei ihrer Ermittlungsarbeit und dann ruft ein alter Freund von ihr an, mit dem sie offensichtlich befreundet war in der Schule, vielleicht auch ein bisschen mehr, und sagt, ja, er würde sie gerne treffen und dann trifft sie sich mit ihm in einer Bar und dann haben wir dieses wirklich awkward Date, also er sieht es als awkward. Date an und sie will sich aber nur mit einem alten Freund treffen . Und dann setzt er sich neben sie und sagt so, kann ich mich neben dich setzen? Sie so, nein, mit einem Lächeln, ein super Lächeln. Das wäre mir unangenehm, kannst du dich auf die andere Seite setzen? Und dann, nachdem er sich so ein paar Mal entschuldigt, sagt sie noch so, nein, nur wegen meinem Hals, da muss ich immer nach zur Seite gucken und so. Und das ist dieses Minnesota Nice, ne? Ja. Dieses, ich muss das immer alles ein bisschen verpacken in was Netteres. Was damit ist Minnesota Nice? Was ist Minnesota Nice? Das ist so ein tatsächlich aus der Gegend etwas, was man einfach kennt, wo man einfach sagt, okay, die sind wahnsinnig nett, aber sehr oberflächlich in dieser Nettigkeit teilweise. Also es gibt dann halt zwei Seiten davon, ne? Und du hast das heißt, du sagst auch die schlimmsten Sachen mit einem Lächeln. Yeah. Das macht sie auch mit Shep. Diesem Typen, der da arbeitet, der diese beiden Gangster angeschleppt hat. Und da, sie steht vor ihm und gibt ihnen immer wieder die Möglichkeit, ja, ich habe also folgende Ermittlungsergebnisse und haut nochmal eins raus und nochmal eins raus. Willst du wirklich bei deiner Geschichte bleiben? Und aber mit einer Nettigkeit. Ja. Aber auch droht tatsächlich. Es ist ja so ein bisschen auch das, was man den Kanadiern nachsagt. Und es liegt ja, ja an Kanada. Genau. Man sagt, die können nicht böse sein. Mhm. Und deswegen haben sie aber manchmal so diese passiv-aggressive Art. Ne? Ja, du sagst ja. etwas mit einem Lächeln und es ist ganz klar, was du willst und worauf du hinaus willst. Und da gibt es eine Drohgebärde drin. Ja. Aber du schaffst es nicht, diesen weiteren Schritt zu machen, um wirklich zu drohen. Sondern du bleibst einfach dieser nette Mensch. Ja. Und es ist natürlich ganz spannend, wie viel von Margie ist Minnesota nice? Also ist dieses droht eigentlich und sie hat deutlich mehr Blick und wie viel ist echte Naivität? Das verschwimmt so ein bisschen. Das ist nicht so ganz klar, wo sie wirklich naiv ist. Ja. Zum Beispiel, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass sie jemand anlügt. Oder dass sie sich nicht vorstellen kann, dass dieser Typ, der da gerade sagt, ja, dann gehe ich jetzt die Autos zählen, eigentlich abhauen will. Genau. Das ist ja nicht in den Sinn gekommen. Das ist doch geil, wie sie, oh mein Gott, er flieht, das Interview. Er flieht. Was ist los? Wie kann das denn sein? Das ist so süß. Es ist ganz spannend, weil so clever sie ist als Ermittlerin. Wenn wir davon ausgehen, dass das alles echt ist, dass das alles authentisch ist, dann ist sie ja wirklich auch sehr naiv ganz oft, weil sie nichts Böses erwartet bei den Menschen. Ist eine total super Mischung. Und das wird auch unterstützt von dem, was sie am Ende sagt. Sie darf ja am Ende sagen, und das für so ein bisschen Geld? Ja. Und das ist so ein schöner Tag heute. Don't you know that? Und es ist so eine süße Rede am Ende von ihr. Ist sie einfach auch wirklich so eine Verkörperung von radikaler Unschuld? Ich glaube ja. Ausgerechnet als ermittelnde Polizistin, die sowas vor sich hat? Die sowas einwandfrei und total genial aufschlüsselt und löst. Das finde ich eine total geile Kombi, muss ich sagen. Aber das ist krass, weil sie ist dann ja für Verhöre ist sie offensichtlich nicht so geeignet. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Genau. Wie viel glaubt sie Jerry? Am Anfang glaubt sie ihm offensichtlich alles, was er erzählt. Naja, beziehungsweise sie sammelt erstmal Sachen zusammen. Sie kommt nicht auf die Idee, jetzt wirklich da Bösartigkeit dahinter zu sehen oder so. Vielleicht ist auch das, dass sie nicht verurteilend ist. Ja, genau. Und dann muss sie erstmal, dann sammelt sie das alles und dann wird es halt das Puzzle nach und nach zusammengesetzt. Und dann kommt halt raus, dass er das war. Na gut, okay. Aber sie hat es erstmal nicht, hat es ihm nicht unterstellt. Ich finde den Gedanken ganz schön, dass das, was wir als Naivität einordnen würden, dass das einfach dieses don't be judgmental ist. Ja. Dass sie wirklich, weil das haben wir ganz oft, dass sie sich mit Leuten unterhält, die ja offensichtlich unterlegen sind. Also ihre ganzen Kollegen sind ja wirklich teilweise so ungeschickt und so schlecht. Aber sie wirkt nie verurteilend. Sie wirkt nie von oben herab auf sie. Und dann haben wir ihren Mann, für den es wirklich wichtig ist, dass seine Zeichnung eines Vogels zu einer Briefmarke wird. Ja. Und sie ist da so supportive und so nett zu ihm. Und, erklärt ihm das nochmal, dass das ja auch wichtige Stumps sind. Die Leute brauchen diese 2-Cent-Marken. 3 Cent. 3 Cent. Rede nicht seine Briefmarken schlecht. Damit, das ist so süß, wie wichtig für dich das jetzt ist. Es ist voll wichtig, weil ich finde diese, ich könnte in dieser Beziehung von Marge mit ihrem Mann, könnte ich baden. Die ist total so süß. Die beiden sind so süß miteinander. Ja, wie er aufsteht und sagt, ich mach dir noch ein Ei, obwohl er noch schlaftrunken ist und eigentlich weiter schlafen könnte. Nein, ich mach dir ein Ei, kein Problem. Es gibt keine Szene, wo die beiden bei was anderem gezeigt werden, als essen oder im Bett liegen zusammen. Ja, genau. Es ist super so geil. Oh, ich liebe es. Und tatsächlich, also ich meine, sie rafft sich, sie geht arbeiten. Sie ist im 7. Monat und geht arbeiten. Ja. Aber Schwangerschaft ist das tatsächlich sehr viel. Man liegt zusammen im Bett, man futtert zusammen, man guckt sich zusammen irgendeinen Scheiß an. Ja. Und es ist so warmherzig und so gemütlich, dieses. Also ich meine, das ist auch alles so sehr spießig und klein und bürgerlich, natürlich. Aber es ist so schön. Sie sind so glücklich. Und es ist halt wirklich als Kontrast so wichtig zu dieser düsteren Welt da draußen. Ja, und ich finde, dass der in der Darstellung nicht so wahnsinnig weit weg ist, rein in der Szenenauswahl von der Beziehung, die Jerry hat. Und dann ist die aber so viel kälter und so viel anders, obwohl wir dieses ländliche, leicht die Lücken zwischen den, um es mal poetisch auszudrücken, die Lücken zwischen den Buchstaben sind so weit. Ja. Weißt du, das ist so viel Zeit. Ihr müsst jetzt von A nach B euch vorstellen, wie Johannes die Arme so weit ausbreitet, wie er kann. Und das, weißt du, in Minnesota ist es einfach, du brauchst Stunden, um mal jemandem zu begegnen, wenn du einfach nur draußen unterwegs bist. Und so zerren sich die Beziehungen auch, das Gefühl zwischen zwei Menschen irgendwie. Und auf die kalte Art und Weise ist es vielleicht bei Jerry und mit seinem Schwiegervater, der das Ganze nur unterstützt und aufs Geschäftliche zieht. Und auf der anderen Seite eben einfach Margie und Norm. Es ist vor allem wirklich ein atmosphärisches Ding, weil Margie und Norm reden auch nicht viel miteinander. Genau das ist es. Ne, die haben auch, und er macht Frühstück und dann sitzen sie da stumpf vor sich gegenüber und einer sagt vielleicht mal einen Satz und der andere reagiert mit einem Schnauben drauf. Und es könnte trostlos sein. Aber es ist nicht trostlos. Es ist so warm. Ja. Warum ist es nicht trostlos? Warum wirken die so glücklich darin auch? Und es ist gar nicht mein Beziehungsideal, was die da haben. Also ich finde es auch, es hat auch was so, also ich sehe total, dass man das trostlos lesen könnte, weil ich denke, wenn ich mir vorstelle, oh ja, und dann so stumm voreinander zu sitzen und sich dann auch abends den Film anmachen und vom Fernseher schläft der eine ein, während der andere noch gucken, so, das wirkt alles, das kann man alles trostlos interpretieren und das ist jetzt auch nicht ein Ideal, aber warum funktioniert es da so gut? Warum denken wir, oh, das ist schön? Ja, zum einen ist es der Kontrast natürlich mit dem Rest des Films. Und zum anderen glaube ich, weil sie genug liebevolle Nettigkeiten miteinander austauschen und auch sich zusammen kuscheln und nicht judgmental miteinander sind. Wie, das hängt ganz viel natürlich an Margie, weil das ja im Rest des Films auch eben nicht ist, nicht judgmental ist. Und in der Beziehung selbst, man kann sich das vorstellen, dass der Film auch eine andere Richtung genommen hätte, als es darum ging, Mike zu treffen. Weil Mike, kurz bevor sie reingeht in diese Bar, um ihn zu treffen, ist ihr schon wichtig, wie sie aussieht, was für einen Eindruck sie macht und so. Es könnte ein Date sein. Es wird dann keins. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie das als Absicht einer Art betrügerischen Absicht ihrer Beziehung gegenüber sieht. Dass das nicht die Absicht ist. Sie will Bestätigung in dem Moment einmal auch. Mhm. Sie will sich das abholen. Sie weiß schon vom Telefonat, dass der Typ beeindruckt ist von ihr. Und dann denkt sie sich, ah ja, das brauche ich jetzt vielleicht auch mal. Das hole ich mir jetzt ab. Das ist sie doch nett. Sie macht es vielleicht auch so ein bisschen unbewusst. Ne? Es ist einfach so. Ja, vielleicht. Und dieser Gedanke ist sehr tief drin und ohne, dass sie ihn klar ausformulieren könnte. Ich habe mich an diesen Mike-Plot überhaupt nicht mehr erinnert. Ich habe noch sehr vieles von dem Film präsent gehabt. Ja, genau. Und wusste noch, in welche Richtung es geht, was passieren wird. Und so dieser Mike-Plot, an den hatte ich überhaupt keine Erinnerung mehr, weil der ist auch fast so ein Fremdkörper. Und der wird ja auch ganz, ganz oft als eine der unnötigsten Szenen der Filmgeschichte bezeichnet. Aber ich finde es überhaupt nicht unnötig. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich fand es wahnsinnig gut, weil wir eine menschliche Seite von Margie feststellen und sehen und sehen, wie sie damit umgeht. Und auch ihr Bedürfnis, was ich gerade gesagt habe, ihr Bedürfnis nach ein bisschen Fame, das bisschen Fame, was sie jetzt gerade übers Radio bekommen hat, das auch zu nutzen und auch ein bisschen Seelenstreicheln zu haben, ohne das auszuschlachten, ohne zu viel damit zu machen, aber das wenigstens einmal zu genießen, was sie in ihrer Beziehung so in der Form ja nicht bekommen kann, weil das einfach eine Beziehung, die so viele Jahre dauert und die auch mit einem Kind zu tun hat und so weiter, die kann sowas nicht leisten. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass sie so ein bisschen als überflüssig gesehen wird. Mike ist halt auch so ein bisschen ein Tool. Um sie, weil er scheint ja offensichtlich so ein bisschen hier auszulösen, diesen Gedanken, oh Moment, wenn der lügt, dann könnte der andere auch lügen. Ja. Ich finde, es ist gerade so merkwürdig, weil es zu relativ wenig führt. Ne? Es gibt hier, man hat nie das Gefühl, dass Margie jetzt Norm betrügen würde. Nein. Oder dass Margie sich hier was abholen muss, was ihr fehlt oder so. Vielleicht ein bisschen. Ja, aber das auch schon, finde ich, ein bisschen. Aber dann gucken wir uns Mike an und Mike ist jetzt wirklich nicht der Typ, bei dem man sich irgendwas holt, was man irgendwo vermisst. Aber das wusste sie vorher ja auch nicht. Mike ist Cherry. Mike ist Cherry 2. Oh Gott, ja. Und wir erfahren relativ wenig über Mike, aber wie wir später in einem Telefonat erfahren, erzählt ihr kompletten Bogus, indem er erzählt, dass er mit einer Frau verheiratet war, also die sie kennt aus der Schulzeit, und dass die krank geworden wäre gestorben ist. Und das ist so, was ist Mike für eine Figur? Ja, der hat halt keinen Charakter, der ist so komisch, weil er so wirklich so eine Wiederholung des Jerry-Stereotyps ist. Vielleicht, ja. Aber ich finde es trotzdem, ich finde, dass der Schauspieler das sehr, sehr gut macht. Der hat so eine ganz eigene Figur da entwickelt und der ist auch tatsächlich, ich habe ein kleines Interview mit ihm gesehen, der war sehr glücklich damit, dass er das machen durfte, weil es ihm seine Karriere ein bisschen geschoben hat. Jetzt stelle ich mir ein Interview vor, wie er genauso redet wie Mike. Weil dieser Mike ist die ganze Zeit, der wirkt die ganze Zeit so euphorisch. Ja. Und dabei aber unglaublich lamoyant. Und dann ganz total verzweifelt die ganze Zeit. Oh, diese Euphorie, wenn er die ganze Zeit sagt, dass alles gut ist und jetzt, nein, besser. Und es ist, schrecklich. Ja. Oh, was für eine schlimme Figur. Figur. Ich glaube, vielleicht ist auch das, die Szene wird als überflüssig betrachtet, weil die Szene echt awkward ist. Und dieser Film ist voll mit Awkward-Szenen. Ja, ja. Aber die wäre, auf die könnte man verzichten. Weiß ich nicht. Auf diese Awkwardness. Ich finde es super. Ich freue mich sehr über diese Szene, weil ich auch Menschlichkeit von ihr noch. Ja, ja, aber man windet sich schon so oft, wenn man Cherry sieht. Jedes Mal, wenn Cherry sich mit irgendjemandem unterhält, ja, denkt man, oh, hör auf, es vielleicht, muss aufhören. Vielleicht ist es auch der Moment, wo man das Gefühl hat, dass dieses Minnesota Nice ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird, weil er wirklich sehr lächeln, lächeln, lächeln, lächeln und alles durch Lächeln, ja, durch wegdrücken und er weint ja dann am Ende auch, weil er einfach, weil das Lächeln nicht ausreicht. Oh Gott, das ist so schrecklich. Ja, vielleicht. Aber also, wenn ich an Minnesota Nice denke und ja, ich kenne es auch, es ist ja auch ein Klischee, es ist ein voller Stereotyp, ja, dann sehe ich das vor allem in Mudge zum Beispiel, das, was Jerry hat, würde ich nicht sagen, dass das Minnesota Nice ist, sondern das ist irgendwas anderes. Das ist zu schmierig, zu verlogen, zu, ja, aber zu angrabend. Das Minnesota Nice ist vom Gefühl her, würde ich sagen, zurückhaltender, das halt, was Mudge macht, während das andere aufdringlich ist, genau. Ja, Jerry ja, und Mike sind zu aufdringlich, um Minnesota Nice zu sein. Naja, also das eine ist die Ebene von Minnesota Nice und das andere ist eine charakterliche Ebene. Wie bist du vom Charakter her? Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Das kommt ja dann zusammen. Aber so von der Wirkung auch, dass sie auch so übergriffig sind. Ich finde, Mike ist so krass übergriffig mit seiner lamoyanten Art. Ja, ja, oder mit seiner euphorisch-lamoyanten Art oder wie auch immer. Und Jerry ist so übergriffig mit seiner Verkäuferart. Ah, allein wie er mit seinem Schwiegervater redet. Oh. Um ihm dieses Geschäft zu fragen, um ihm das Geld abzulocken. Das ist so schrecklich. Und das ist nicht Minnesota Nice. Das ist schmierig. Das ist Autohändler-Style. Entschuldigung, an alle Autohändler, die hier zuhören. Sorry, an alle Minnesota Nice. Ich rede nur von Klischees. Ne? Es gibt bestimmt ganz nette Autohändler. Du hast nur noch nie jemanden getroffen. Nee, ich denke auch gerade über meinen Satz nach. Nee, wahrscheinlich gibt es keine netten Autohändler. Schreibt uns gerne böse Mails. Oh Gott. Ah. Und dann, genau, weil, also das ist ja auch, also wir haben ja direkt danach diese Szene mit Jerry, wo Marge sich mit Jerry unterhält. Ja. Und dann verhält sich Jerry ja auch so sass, ne? Also er ist dann so feindselig und laut und sagt, oh, sie nerven mich. Das noch bevor er abhaut. Und so, oh, was soll das jetzt? Und jetzt, ich hab doch nichts getan. Und es ist so verdächtig, das Ganze. Aber Marge gibt sich trotzdem zufrieden und geht dann. Weil er vor allem die ganze Zeit sagt, und ich find's so genial geschrieben, I'm cooperating here. Ja. Und man denkt sich, aber wozu denn? Also ich meine, wenn du jetzt verdächtig wärst, dann müsste man sagen, bitte kooperieren Sie, damit Sie möglichst wenig Strafe bekommen. Und das ist der Satz, der eben einfällt. I'm cooperating here. Er macht sich damit selbst so verdächtig, aber sie geht da gar nicht drauf ein. Sie sagt dann, okay, danke und ich mach mal weiter. Ja. Man weiß halt nicht, man kann nicht genau in ihren Kopf reinschauen. Vielleicht hat sie hier den Verdacht und weiß eigentlich, okay, ich mache jetzt mal an der anderen Baustelle weiter, damit ich ihn dann auch wirklich festsetzen kann. Aber das wissen wir nicht. Wir können nicht reingucken in ihren Kopf. Ja. Das ist auf jeden Fall, also ich finde sie toll als Kontrast zu diesen anderen, weil wir haben sonst, also sie und ihre Dumbatz-Bande, sag ich jetzt mal, ihre anderen Polizisten und Norm, sind alle total sympathische Figuren. Ja. Ihre Polizisten, die sie da hat, sind halt alle ein bisschen zu inkompetent, um relatable zu sein. Aber sie und Norm bilden wirklich so ein warmes Zentrum. Und ich finde es schön. Und ich finde es okay, dass drumherum wirklich verrückte Figuren laufen, die so archetypisch sind, weil man kann sich immer wieder an ihnen festhalten. Ja. Und ich finde, sie wirken auch tatsächlich authentisch in diesem bequemen, einfachen Dorfleben. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ich finde es interessant, dass die Coens so sehr vielleicht nicht nur in diesem Film, sehr straightforward Moral haben. Ja, voll. Ne, es ist so krass, weil Margie die absolut gute Figur, die beste Figur des Films, die moralisch Highground bis ins Letzte und sie ist auch diejenige, der alles Beste in diesem Film passiert, während die Bösewichte natürlich sterben müssen und bestraft werden und auch eben das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann. Coens haben echt so ein Faible dafür, diese extrem, also zum einen moralisches Storytelling zu machen und dann diese moralisch überhöhten Figuren zu haben. Die sehen wir auch öfter, auch in anderen Filmen. Wir haben zum Beispiel in, was haben sie da vorgetreten? Raising Arizona haben wir Geschäftsmann, der ganz am Schluss kommt und der plötzlich, also den man die ganze Zeit nur so im Fernsehen sieht, als den Geschäftsmann, der auch seine Sachen verkauft, nur ein Teppichhändler? Nee, ein Betthändler, glaube ich, oder Möbelhändler. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Und dann haben wir am Schluss sein Gespräch mit den beiden, die sein Kind entführt haben und wo er ihnen sagt, nein, ey, versucht nochmal euer Leben in den Griff zu kriegen und so, ist doch alles gut gegangen. Ja. Und wo der plötzlich auch so wie so ein, wie so ein Moralist, auch wie so ein Apostel. Wie so ein Jesus. Ja, wie so ein Priester seine Moral sagt, aber ohne, dass er dabei unsympathisch wirkt. Und Marge macht das auch, Margie wirkt total natürlich, wenn sie sagt, ey, es gibt mehr im Leben als Geld, guck doch mal, wegen dem Geld habt ihr das alles gemacht, ich verstehe es nicht. Ja. Und es ist eigentlich, man könnte sagen, oh Gott, so ein moralischer Sermon, aber es ist authentisch. Das ist das Krasse daran, weil in diesem Spannungsfeld habe ich mich beim Gucken schon durchaus bewegt, weil mir schon beim Gucken durchaus aufgefallen ist, dass das sehr, sehr moralisch ist, aber sie total in ihrer Figur ruht und deswegen wird es total gerne nehmen. Ja, auch weil es halt, es ist halt kein nicht von oben herab, es ist nicht dieser akademische Moralismus. Ich glaube, Hollywood oder auch das amerikanische Indie-Kino, die haben es ganz gut drauf, so einen sehr akademischen Impetus in ihre moralischen Botschaften zu packen. Ne? Dann hast du eine einfache Figur von der Straße, die aber plötzlich eine große moralische Rede hält und du hast das Gefühl, das passt nicht zusammen. Passt nicht in den Film, genau. Aber wie Margie das sagt und mit ihrer Unschuld, dieses, es gibt mehr als Geld. Einfach so eine ganz banale Lebensweisheit. Ja, das wirkt halt glaubwürdig. Ja, voll. Ich würde mich gar nicht trauen, das zu schreiben, wenn ich so ein Drehbuch schreiben würde, aber es passt halt und es macht das gut. Diese Gefahr des Kitsches, der ist bei den Coens ja immer auch voll da. Ja, ja, okay. Die Coens lieben ihre kitschigen Momente auch und dieser Film hat auch die kitschigen Momente, wenn sie dann im Bett liegen und sagen, ja, es ist nur noch 2 Monate und sich zusammen freuen. Das hat was Kitschiges. Ja. Aber es hat halt, und das haben die Coens ja noch viel stärker, dieses Düstere als Kontrast. Ja. Oh Gott, das ist so düster. Diese Figuren sind so dumm, aber auch so schnell damit, einfach jemanden zu erschießen. Das ist natürlich macht das am meisten Angst. Es ist natürlich genial, so eine Figur so zu darzustellen, dass du Unberechenbarkeit mit drin hast, die auch bedeutet, dass du die ganze Zeit on the edge bist beim Gucken und denkst, wann geht's wieder los und wer stirbt als nächstes? Aber es ist schon echt hart und düster, muss man schon sagen. Das Krasse ist, das ist eine Stärke der Coens unter anderem, wenn so kaltblütig die Figuren sind, wenn sie jemanden abknallen, so in die Länge gezogen ist dann die Gewalt, ne? Und auch wieder so authentisch, dass es halt nicht ein Schuss ist, der reicht, sondern dass da jemand auf dem Boden liegt, verblutet und dann nochmal Schüsse abfeuert, dann wird jemand im Hals getroffen und schießt auch weiter. So sehen Schussduelle aus. Du bist verletzt, aber du bist nicht gleich tot. Mhm. Und diese Greifbarkeit von Gewalt, auch diese ersten Morde, die sie machen, das ist so fies. Also es tut wirklich weh, wenn du merkst, wie da jemand durch den Schnee flieht und Angst hat um sein Leben. Man spürt das in dem Moment und dann eiskalt erschossen wird. Es ist auch einfach dramaturgisch so gut aufgelöst, diese Szene. Ne? Da überhaupt auf die Idee zu kommen, dass da noch 2 Leute vorbeifahren und dass diese Awkwardness des Verbrechens. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben über Pulp Fiction geredet. Yeah. Da ist es ein kleines bisschen mehr im Gespräch, diese Awkwardness der Verbrecher an sich, diese Alltäglichkeit, dieses, was passiert denn, wenn wir in anderen Filmen abblenden und nicht mehr sehen, wie die Verbrecher da sich Milchshake holen. Aber das haben wir hier ja auch quasi. Und ich finde tatsächlich, muss ich sagen, hier besser als in Pulp Fiction. Mehrere liegen besser. Also allein der Blick auf, also es ist vor allem auch ein Unterschied, wie mit Brutalität umgegangen wird. Ja, ne? Sowohl Tarantino als auch die Coens sind sehr brutal, machen brutale Filme. Ja, und auch Fargo hat wirklich brutale Momente, aber die, und beide haben auch Brutalität, eine Beiläufigkeit von Brutalität, aber bei den Coens tut's weh in der Beiläufigkeit. Bei Tarantino wird's romantisiert. Ja, oder für Comedic Effect. Oder genau, auf jeden Fall. Und bei den Coens tut's weh, du leidest mit. Es ist nichts witzig daran, wenn Carl und Wade sich gegenüberstehen und sich gegenseitig erschießen. Yeah. Es ist schmerzhaft. Und es ist nichts witzig daran, wenn Gia dem armen Paar, das sie auf der Straße gesehen hat, hinterherfährt. Mhm. Wir sehen, dass die sich überschlagen haben. Wir wissen, die sind in einer aussichtslosen Situation. Ja, ja, ja. Du leidest mit. Während bei Tarantino, wenn John Travolta diesem Typen zufällig in den Kopf schießt, dann lachst du. Ja. Es ist krass. Ich habe aber auch, muss ich sagen, andere Rezeptionen festgestellt, wenn ich jetzt mir Podcasts angehört habe zum Thema und so. Es gibt schon immer wieder Leute, wo ich denke, oh, ihr lacht ein bisschen zu laut über bestimmte Sachen. Irgendwie ist dann die Gewalt dann doch wieder so ein Schauwert auf eine Art und Weise, die ich nicht geil finde. Aber siehst du das in dem Film? Also, das sehe ich nicht in dem Film. Es gibt so viele Leute, die über so viel ja, über was lachen, was ja. brutal ist. Ich will bloß sagen, dass mir das manchmal unangenehm ist bei Leuten. Ja, der Film hat Humor, ne? Der hat ja wirklich schwarzen Humor und bösen Humor, aber die Gewalt, finde ich, wird nie für Comic-Effects benutzt. Weißt du, was schlimm ist? Wir haben keinen Tee getrunken bisher. Oh mein Gott. Oh nein. Wir sind fast eine Stunde und wir haben noch keinen Tee getrunken. Oh Gott, wir brauchen Tee. Möchtest du Tee? Ja, möchtest ja du bitte, Tee? Bitte, bitte. Ja, ja. Gib mal deine Tasse her. Es sind wirklich düstere Sachen witzig. Und es ist auch witzig, wenn zum Beispiel eine Leiche in diesen Holzschredder gedrückt wird und so komisch ja. der Fuß rausguckt. Aber die Gewalt selbst, also der Moment, wo ein Mensch verletzt oder getötet wird, der wird nie ausgeschlachtet für Humor. Ja, genau. Wobei das natürlich wirklich, er hat sehr viele schwarzhumorige Momente, wo man wirklich lacht und man zwischendurch denkt, worüber lache ich ja. gerade? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ist schon so. Möchtest du Zucker? Ja, gerne, danke. Die Awkwardness von Gewalt finde ich halt einfach hier tatsächlich im Gegensatz zu Pulp Fiction wirklich richtig, richtig gut. Nein, Pulp Fiction nicht im Gegensatz zu Pulp Fiction, das stimmt nicht. Aber es ist halt besser als in Pulp Fiction. Es ist einfach vor allem anders. Aber ich würde auch jederzeit diesen Film Pulp Fiction vorziehen. Und wenn mir jemand sagt, liste deine liebsten Filme der 90er Jahre auf, würde dieser Film auf jeden Fall deutlich vor Pulp Fiction landen. Ja. Es ist vielleicht auch, die Coens zitieren natürlich auch immer gerne ein bisschen, in Fargo gar nicht so viel. Hm. Bei den Coens ist es aber mehr noch so eine eigene Sprache und eine eigene Vision. Ja. Bei Tarantino ist es sehr viel Zitat. Ja, stimmt. Und hier haben wir so, man kann die Filme vergleichen, die sind ungefähr selber Zeitraum, ne? Mhm. Bei den Coens ist dieses Visionäre dabei und die wollen mehr erzählen. Ja. Und vielleicht ist es bei dem Film am stärksten von all ihren Filmen. Ich sehe die Coen immer so als die Propheten der düsteren Seiten Amerikas. Ja. Wir sehen ganz viel, was typisch amerikanisch ist. Das ist so ein amerikanischer Film, ne? Mhm. Nordamerikanisch, aber es ist ein sehr amerikanischer Film. Ja, voll. Wir sehen diese Ländlichkeit, wir sehen auch das Verbrechertum, ist auch großer Teil der amerikanischen Filmgeschichte und so. Wir sehen, du hast schon gesagt, es hat was von Western. Ja, voll. Letztes Mal hast du das gesagt, ne, als du den angekündigt hast. Genau. Wir haben sehr viele Tropes, die man aus der amerikanischen Kultur und Geschichte kennt. Mhm. Und die Coens sagen, okay, und jetzt gucken wir, was ist das Düstere, das Dunkle, das Böse daran. Genau, ja. Was hältst du denn davon, dass ganz am Anfang steht, dass dieses eine wahre Geschichte ist und sie so erzählt wird, wie sie stattgefunden hat? It's a joke, duh. Mehr habe ich dazu wirklich nicht zu sagen. Echt nicht? Nee. Aber ich finde es wahnsinnig gut. Okay. Ich finde es wahnsinnig wichtig für den Film und wahnsinnig gut. Ich bin am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich natürlich drauf reingefallen. Ich auch, klar. Ja. Die Zwischenstufe ist natürlich zu denken, haha, der macht sich lustig über diese ganzen True-Crime-Sachen. Ist, glaube ich, ein Aspekt davon. Ja, und dann finde ich aber, dass das eine ganz bestimmte Atmosphäre lostritt. Wenn du sowas am Anfang liest, selbst wenn du weißt, dass das nicht stimmt, macht das eine Atmosphäre, die den Film wahnsinnig unterstützt. Hm. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, dass es da steht. Echt? Was ist denn diese Atmosphäre? Ist das die True-Crime-Atmosphäre? Nein, es ist, ja, vielleicht, weiß ich nicht genau. Ich habe mit True-Crime zu wenig zu tun, als dass ich eine Atmosphäre ausmachen könnte in True-Crime. Aber ich finde, dass dieses Gefühl stark unterstützt wird, dass die Tragik der ganzen Geschichte stark unterstützt wird, die Dummheit der ganzen Geschichte stark unterstützt wird und unterstützt wird, wie das Weltbild, was damit einhergeht, unterstützt wird. Ich finde halt, der Film hat so viel Parabolisches, so viel Fabelhaftes, dass dadurch, dass gesagt wird, behauptet wird, der beruht auf wahren Begebenheiten. Mhm. Das ist nur zu retten, wenn es ein Witz ist. Weil einfach die Fabel leidet natürlich voll drunter, wenn das alles wirklich so passiert ist. Aber nein, dafür ist der Film gut genug erzählt, dass er darüber hinaus wächst. Ich will ja Jerry auch als so einen Archetypen sehen. Vielleicht als so einen Verkäufer-Archetypen. Und ich will diese Geschichte auch sehen als Erzählung darüber, was schiefgehen kann, wenn Menschen in Amerika sagen, wir nehmen unser Schicksal in die eigene Hand. Und ich will sehen, wie das Land Verbrechen rezipiert und damit umgeht und wie Verbrechen wahrgenommen wird und so weiter. Und das geht alles, dieses Parabolische geht alles irgendwie so ein bisschen verloren, wenn ich sage, ach so, ich sehe hier eine Geschichte von Dingen, die wirklich in den 80ern passiert sind in Minnesota. Ich fand's tatsächlich, hat dem Ganzen ein bisschen Gravitas mehr gegeben als irgendwie. Ja. Das Witzige ist ja, dass die Coens mit diesem ganzen Ding voll rumgetrollt haben, weil die immer mal wieder gefragt wurden. Und natürlich, wie Fans sind, haben sie angefangen zu recherchieren und zu sagen, da, 1986 ist das passiert, das könnte es sein. Und dann hat Joel gesagt, nee, das war's nicht, guck mal weiter. Und dann hat Ethan gesagt, doch, das war's. Und dann haben die so ein bisschen rumgetrollt und die verschiedensten Theorien. Und irgendwann hat jemand gesagt, okay, es ist alles Bullshit. Wir haben uns das ausgedacht, es klingt gut. Out of respect for the dead, the rest has been told exactly as it occurs. Ja, genau, Names have changed out of respect for the dead. Aber the rest has been told exactly as it occurred. Eigentlich sollte das, ich bin auch drauf reingefallen, aber eigentlich sollte das der erste Hinweis darauf sein, dass es kompletter Quatsch ist. Ja. Die Coens haben gesagt, dass es ein Gefühl von Realismus und Dringlichkeit vermitteln soll. Naja, okay. Ich weiß nicht. Das Krasse ist ja, und das ist auch was die Coens echt können, diese Mischung aus Karikatur und Realismus ist bei den Coens immer beides drin. Das sind Sachen so überspielt und verzerrt und so schräg, wo du denkst, okay, glaubt dir kein Mensch. Und dann gleichzeitig verhalten sich Menschen so realistisch. Ja, total. Man weiß, dass es solche Leute gibt wie Jerry. Ja. Man kennt solche Leute irgendwie. Oh. Vielleicht nicht im engsten Kreis, aber man hat solche Leute voll im Kopf. Natürlich ist er überzeichnet und larger than life, größer, krasser, als man sich das wirklich vorstellen kann. Aber man kommt da, man kann da voll andocken und weiß, okay, ich kann hier mindestens 2-3 Leute im Kopf irgendwo finden, die so sind. Die Authentizität entsteht dann vor allem im Verhalten, ne? Wenn so dieses Stottern und dieses sich winden und so. Oder auch so, die Authentizität entsteht in diesen Banalitäten, die gezeigt werden. Wenn wir sehen, wie Norm im Polizeirevier vorbeikommt und Margie was zu essen mitbringt und sie dann mit vollem Mund sich unterhalten über die Briefmarken und über die Zeichnung und so Trivialitäten. Voll, finde ich total schön. Sowas mag ich auch total. Und dafür sind die Coens, das können sie auf jeden Fall. Und dann haben wir aber auch wiederum, was überhaupt nicht trivial ist, die Kameraarbeit von Roger Deakins, der viel mit den Coens zusammengearbeitet hat. Roger Deakins ist ein Gott, was das betrifft, muss ich sagen. Was für epische Bilder der teilweise zeichnet. Ne? Wahnsinn. Er macht das sehr, sehr gut. Er hat immer leicht überbelichtet, um dieses Weiß so richtig greifbar zu machen. Fand ich sehr spannend. Also der Film sieht nicht überbelichtet aus. Hattest du keine Skibrille an, während du den Film geguckt hast? Ich habe sie irgendwann angezogen, weil ich Angst um mein Augenlicht hatte. Und er hat sehr viel auf dieses Schwarze und Weiße gesetzt. Ja. Ne? Dieses Weiße von der und dann nachts sehr dunklen, das aufeinandertreffen zu lassen. Ich finde, er macht das wahnsinnig gut. Er findet so gute Bilder und so viel Atmosphäre hängt genau davon ab. Es sind immer diese Bilder von Verlorenheit auch. Ja, ne? Du hast total. Das Gefühl, das ist eine unglaublich große und weite Welt. Und die Menschen sind darin irgendwie verloren und dann in ihrer ganz eigenen kleinen Welt. Ja. Jerry, der ja auch, ich meine, er hat offensichtlich verschiedene Schulden, weil er verschiedene Sachen gemacht hat. Und die alle schiefgegangen sind offenbar. Der kommt da einfach nicht raus. Ja. Und Margie, die sich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand lügen könnte. Es ist halt, und Norm, dessen wichtigstes Lebensziel es ist, diese Briefmarke zu kriegen. Es ist einfach, jeder ist in seiner kleinen Bubble. Ja. Und das in dieser Weite, in dieser Verlorenheit. Ja. Das ist ein schöner Kontrast. Nur um das einmal in den Raum zu werfen. Das war der zweitwärmste Winter, den die hatten. Die Coens haben extra einen Film geschrieben, in dem alles weiß verschneit, höchster Schneestand überhaupt und so weiter ist. Und dann mussten die da echt Schnee hinkarren und Zeug machen. Das ist bitter. Ja, ich habe ein bisschen von Roger Deakins den Audiokommentar zum Film gehört. Und er meinte, ich musste mich da ganz schön mit anfreunden, dass das einfach so, man kann nicht alles dann mit Schnee bedecken und wenn man sich in einem Film immer mal wieder hinten Dächer anschaut, ganz hinten im Bild, da ist kein Schnee, weil es einfach keinen Schnee gab. Aber es sind wirklich, tatsächlich hat Fargo das Bild in Fargo hat die stärksten Momente, wenn man nichts sieht. Wenn da irgendwo so ein Detail ist, ein riesiges Schneefeld und dann steht ein Auto. Ja, ist wirklich großartig. Und das haben wir auch in anderen, auch wenn wir die Außenaufnahmen haben, haben von der Bar, in der Margie recherchiert, dann haben wir auch so diesen extrem verlassenen Ort und dann sind so sehr punktuell so 2-3 Details gesetzt, ein LKW, der irgendwie so leicht am Rand steht. Ja. Das erzeugt ein gutes Gefühl von dieser Leere und von dieser Weite. Total. Er wiederholt auch immer wieder das, was ich sehr spannend finde in diesem Film. Er wiederholt und zitiert sich selbst immer mal wieder. Es gibt diesen einen Moment, wo der Typ, der vorbeigefahren ist, als sie den Polizisten umbringen, dem sie dann hinterherfahren, um ihn umzubringen. Ja. Da gibt es dieses eine Bild, wie er wegrennt. Von seinem Auto, was da umgefallen ist, rausrennt und wegrennt. Und ziemlich genau dieses Bild haben wir wieder, wenn Gare am Ende wegrennt, nachdem er eigentlich seinen Typen da gerade einen Kollegen schreddert, haben wir genau das gleiche Bild, wie er wegrennt. Und der Film macht das immer mal wieder, dass er so eigene Bilder, die er schon kreiert hat, einmal zitiert, um Verbindungen herzustellen, um dich auch daran zu erinnern, das war ja das und das war das und das war das. Ganz subtil, ich find's super. Ja, wir haben ja auch so diese tatsächlich exakten Bildwiederholungen, zum Beispiel die Holzfäller-Statue, die am Eingang von Brainerd steht, an der fahren wir mehrmals vorbei. Stimmt, ja. Die steht da, glaube ich, gar nicht. Das haben sie sich ausgedacht, haben sie aufgestellt, passt perfekt. Ja, super. Ja, und es gibt so ein paar Aufnahmen einfach von Menschen, die fahren, von Menschen, die sich bewegen, die wiederholt werden und die ja vielleicht auch diese Monotonie dadurch ganz gut einfangen des Lebens dort. Ja. Wie interpretierst du den Blick von Gare, als er da im Polizeiauto hinten sitzt und auf diesen Holzfäller guckt? Denkt er sich gerade, am liebsten hätte ich jetzt diese Axt, die er da in der Hand hat? Oder denkt er sich irgendwas Reuevolles? Nichts Reuevolles, aber er hat aufgegeben. Er ist gefangen genommen. Er denkt nicht mehr drüber nach, wie er da rauskommt. Wahrscheinlich denkt er gerade gar nichts mehr. Ja, das Ding ist, wir wissen nicht ein einziges Mal, was er denkt. Der ganze Film über guckt er genau so, wie er halt auch dann im Auto guckt. Und wir können interpretieren und so. Und wir können durch Schnitt, kann uns der Film irgendwas suggerieren. Aber eigentlich, dieser Schauspieler macht nichts anderes den ganzen Film über. Wahrscheinlich ist er am ehesten die Figur, die in einen Tarantino-Film passen würde. So ein bisschen die tickende Zeitbombe, der coole Killer, der die ganze Zeit ruhig ist. Und wir wissen, er kann ausrasten. Und dann sehen wir das Ergebnis. Aber wir sehen von Gier tatsächlich keinen Gewaltakt nach dem ersten Mord, den er gemacht hat. Also er schießt den Polizisten und die beiden Leute, die vorbeifahren. Wir sehen nicht, wie Gier die Frau umbringt. Wie Gier Jean umbringt. Wir sehen nicht, wie Gier Karl umbringt. Ja, da wird kurz vorher abgeblendet. Genau. Ja gut, aber dafür reicht ja der Woodchipper da. Was für eine Szene. Ja, krass, ne? Und das ist wirklich ein düsterer Humor. Dieser Blutschwall, der da in den Schnee hineinrennt. Das ist ein krasses Bild. Und Margie stolpert wirklich so ein bisschen auch durch Zufall darüber, ne? Also sie fährt da rum, es ist eigentlich krass. Sie hat die ganze Zeit diese Recherchen gemacht und dann so, da ist das Auto. Ja. Ich find's super, ich finde es einen tollen Moment. Ja. Obwohl Zufall auch für mich in Filmen immer so ein kleines bisschen, lazy, aber in dem Fall funktioniert es auch wieder sehr, sehr gut. Und sie hätte dieses Auto nicht gesehen, wenn Karl nicht so dämlich gewesen wäre, darauf zu bestehen, dieses Auto zu behalten. Ja, absolut. Gott. Ja, apropos Schnee und Blut im Schnee. Oha, ich höre was antraben. Da trabt was an und zwar eine Top 3. Oh, Jingle. Unsere Top 3. Eine der schönsten Überleitungen. Wir haben es echt geschafft, mal zu Rot im Schnee zu kommen und haben unsere Top 3. Top 3, roter Schnee hast du gesagt, ne? Ja. Also nicht nur Blut, sondern generell Rot und Schnee. Also ja, Schneewittchen, ganz viel Schneewittchen. Genau. Mein Platz 3 aus dem Jahre 2010, Winterspone von Deborah Cranick mit Jennifer Lawrence, die... Noch nie gehört. Was? Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß, ich war vor allem beeindruckt von seinen winterlichen Bildern. Okay. Es geht um eine 17-Jährige, gespielt von Jennifer Lawrence, die in Missouri lebt mit ihrer Mutter und die sich auf die Suche nach ihrem Vater begibt, der in Schwierigkeiten ist. Okay. Im kriminellen Milieu und die... Wann gibt's roten Schnee? Sie stapft durch den Schnee, es sterben Menschen, es gibt Blut. Okay. Es ist ein wirklich guter, düsterer Film, Schnee. Die nächsten werden visueller. ich hab nur die üblichen Verdächtigen, es tut mir sehr leid. Ja. Richtig, richtig faule Liste von mir. Ich habe auf Platz 3 The Revenant. wie er sich da in diesen Bären hinein... Oh ja, da ist viel Blut und viel Schnee. Vor allem, das wäre ja eher so Gedärme im Schnee. Ja, das stimmt. Also nicht nur Blut im Schnee, sondern ziemlich viel ekelhaftes Krallzeug. Oder ist das ein Bär? Ist das ein Pferd? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, es war dieser Bär, oder? Also der Bär ist auf jeden Fall, irgendwann liegt der Bär auf ihm mal. Ja. Oh Mann, Leonardo DiCaprio ist echt durch die Hölle gegangen, um diesen scheiß Oscar zu kriegen. Gott sei Dank hat er ihn dann gekriegt. Ja. Stell dir mal vor, er hätte ihn nicht gekriegt. Was wäre das nächste Projekt gewesen? Fuck. Lässt sich immer weiter hineinjagen in so schlimme Sachen. Mein Platz 2. Ja. Ein einfacher Plan. Okay. Ein Thriller von Sam Raimi, in dem drei Freunde einen sehr einfachen Plan haben und einen sehr langweiligen Film deswegen. Oder? Ein Sportflugzeug finden, das abgestürzt ist, und in dem ist sehr viel Geld drin. Millionen. Oh. Und dann beschließen sie, das geheim zu halten und das Geld irgendwann unter sich aufzuteilen. Mhm. Aber natürlich gehört das Geld irgendwelchen Gangstern, die das Geld schmuggeln wollten und dann dahin fahren und die fertig machen wollen. Und es ist ein wirklich super spannender Thriller, der im Schnee spielt. Und wir haben auch wieder mehrmals Blut im Schnee und ich habe keine konkrete Szene. Okay. Aber toller Film und vielleicht ein bisschen vergessen worden. Aus dem Jahr 1998 mit Bill Paxton, Billy Bob Thornton und Bridget Fonda von Sam Raimi. Okay. Ich habe meinen Platz 2. The Hateful Eight, natürlich. Was sonst? Da ist sehr viel Schnee und sehr viel Blut. Ich muss zugeben, dass ich nicht ganz genau weiß, wie viel Blut wirklich im Schnee landet, weil die sind ja in dieser Haberdashery, in diesem Haus da, und bringen sich dort größtenteils um. Es gibt kaum Blut im Schnee, oder? Obwohl doch, irgendwann kriegt man, doch natürlich da, wie heißt sie, die Gangsterin kriegt auf die Fresse und dann im Schnee, da wird auf jeden Fall irgendwie natürlich vergessen. Natürlich, das wollte ich gerade sagen, Flor. Danke. Mein Platz 1, wenn es einen Film gibt, von dem Tarantino seine Inspiration für Blut im Schnee hat, dann ist es Lady Snowblood aus dem Jahr 1973. Ein ganz großartiger Film, der vor allem für Kill Bill Vorlage war. Oh. Wo eine Rächerin unterwegs ist, um... Ein japanischer Film, den ich dir irgendwann mal geben werde, weil ich bin kein Martial Arts Fan, aber das ist ein guter Martial Arts Film, wirklich guter Martial Arts Film. Das hast du bei Crouching Tiger und Hidden Dragon gesagt. Hattest du absolut recht. Genau. Und Lady Snowblood ist ein bisschen palpiger, ein bisschen trashiger, aber trotzdem auch ein wirklich epischer Film über die Rache einer Frau, die kämpft. Okay. Ich habe auf meinem Platz 1 The Shining. Oh ja, Blut, Schnee auf jeden Fall. Wie er mit der Axt am Ende dieses, ist eine harte Szene. Überall Schnee und dann noch dieses Maze, dieses Labyrinth, wo er da lang dem Kind hinterher. Und dann haben wir am Schluss das Einfrieren von Jack Nicholson. Mhm. Schöne Plätze. Ja, schön. Bisschen langweilig auf meiner Seite, aber ich muss deine Filme alle, glaube ich, einmal sehen, weil ich keinen einzigen davon wirklich gesehen habe. Ich habe 3 von 3. Ich habe die heutige Liste gewonnen. Zurück zum Film. Scheiße. Okay. Das war unsere Top 3. So, dann gehen wir doch mal zurück in Fargo. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Gibt es noch irgendwelche Trivia-Sachen, die wir unbedingt auspacken wollen oder sonst irgendwas? Ich bin wirklich, und das sage ich jetzt komplett ohne Ironie, ich bin wirklich glücklich, dass Norm sich so freut über die 3-Cent-Briefmarke und dass Marty dann nochmal die richtigen Worte dazu findet und dass sie dann zusammen im Bett liegen. Ich finde das Ende von dem Film ist wunderschön. Ich würde das nicht ändern wollen. Es ist ein bisschen holprig, ne? Weil nachdem sie sitzt im Auto und sagt, es ist more than money, das wäre ein Moment, wo man ausmachen könnte. Dann wird Jerry festgenommen, das wäre ein Moment, den man hätte vorziehen können. Und dann liegen sie nochmal im Bett. Aber es ist schön, weil es stolpert so ein bisschen nach diesem ganzen Schmutz und diesem ganzen Leid, stolpert es dann zu einem Ende, wo am Schluss einfach nur ein Ehepaar zusammen im Bett liegt und sich auf ein Kind freut. Was ich ganz toll finde, ist, dass uns der Film an der Stelle nochmal sagt, übrigens, nicht ein einziges Mal hat die Schwangerschaft der Frau eine echte Rolle gespielt. Ja. Was ich eine super Entscheidung finde. Es ist halt einfach eine schwangere Frau. Ja. Es ist ein bisschen wie so ein Damoklesschwert überall. Oh ja. Ne? Weil du die ganze Zeit das mitlaufen hast, dass diese Frau ja schwanger ist und es könnte einiges passieren, aber nicht ein einziges Mal machen die irgendwelche Scheiße damit, sondern es wird schön ignoriert, was ich super finde. Mhm. Und darauf stößt uns einfach der Film am Ende nochmal, indem er dann diese Line einfach einfügt, 2 Monate noch. Und ich finde es total wichtig für den Film, dass der so endet, weil sie offensichtlich völlig unbeeindruckt auch nach dem letzten bisschen von diesem Mord ist, weil sie einfach ihren fucking Job gemacht hat. Das war's. Ja. Sie kommt nach Hause in ein liebendes Zuhause, alles ist schick, sie hat ihren Job gut gemacht und es geht weiter. Und alle Idioten sind gestorben oder im Gefängnis. Und sie hat kein großes Trauma davon genommen. Und ich finde es super, sehr erfrischend, weil alle anderen Filme, die ich so in der Richtung kenne, da sind dann, entweder es ist eine Komödie, die nichts ernst nimmt und dann ist nichts Gutes dabei, oder Leute sind traumatisiert am Ende. Und ich finde es total schön, dass der Film sowas macht, einfach. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich der bekannteste Film der Coens. Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich auch der erfolgreichste Film der Coens. 7 Millionen hat er gekostet, 60 Millionen hat er eingespielt. Und er hat ja auch abgeräumt, ne? Er war für mehrere Oscars nominiert und Frances McDormand hat einen Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Und für das Drehbuch gab es einen Oscar für Joel und Ethan. Super. Nebenbei waren dann noch William H. Macy war nominiert als bester Supporting Actor. Der hätte es echt verdient gehabt. Dem hätte Stimmt, ich echt gegönnt. Ja, absolut. Und dann die üblichen für einen Film, der alles für alles nominiert wird. Best Picture, Best Director, Best Kamera und so weiter. Mhm. Und so groß, dass er dann ja auch vor einigen Jahren erst eine Serie gekriegt hat. Hast du die Serie gesehen? Oh ja, ich habe die gesehen. Komplett? Ich fand's großartig. Ich habe es nicht ganz, ich glaube, ich habe die letzten zwei Staffeln oder letzte Staffel oder so nicht gesehen. Aber ich fand, also mit wie heißt er, unser Hobbit? Oh, jetzt habe ich den. Martin Freeman. Martin Freeman. Mit Martin Freeman, die Staffel, war wirklich der absolute Hammer. Großartig. Die anderen Staffeln fand ich auch noch okay, aber nicht mehr ganz so gut wie die mit Martin Freeman. Das Ding hat 5 Staffeln mittlerweile. Ich habe die ersten beiden gesehen. Ja. Ich fand die erste auch krass. Vor allem, ich bin mit absolut niedrigen Erwartungen reingegangen. Ja, ja, ja. Und dann haben die es geschafft, die Serie gemacht haben, tatsächlich nicht den Film nachzuerzählen, stupide, sondern die Atmosphäre von dem Film aufzugreifen und daraus was komplett Neues zu erzählen. Ja. Und es ist einfach nur das Gefühl, das ist genau dasselbe. Ja. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist beeindruckend, finde ich wirklich sehr beeindruckend. Absolut, wie man es schafft, dieses so Scheiß auf die Geschichte, wir versuchen einfach dieses Look and Feel und dieses Gefühl vor allem, dieses Gefühl, was im Film steckt, eine Serie zu packen, das ist super gelungen. Ja. Und Martin Freeman ist absolut großartig. Martin Freeman ist toll als Jerry. Ja. Also er ist quasi diese Jerry-Figur. Genau. Ja. Und aber dann eine komplett neue Geschichte erzählt, aber auch raffiniert und auch mit diesen, es geht schief und es geht mit den noch Gangstern und die Lügen. Irgendwelchen Scheiß machen. Ja, ja, ja, ja. Ich find's großartig. Die haben ja tatsächlich zwischendurch schon mal versucht, eine Serie loszuführen damit. Ein, weiß ich nicht, 99 oder sowas? 1997. Kathy Bates hat Regie geführt. Und es gab einen Piloten, ne? Mhm. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber er muss massiv gefloppt sein. Aus dem Jahr 2003, ich habe ein Bild gesehen von der Margie und dachte dann, oh, ich muss das nicht unbedingt gucken. Oh, okay. Aber keine Ahnung, es ist tatsächlich haben die für die Serie von 2014 haben sie sich nochmal so ein bisschen daran verdient. Die Coens sind Mitproduzenten von der Serie gewesen. Ne? Das ist, man braucht diese Leute einfach, um das irgendwie hinzukriegen, glaube ich. Die müssen ja wirklich auch immer mal draufschauen und sagen, ja, das ist so die Richtung, aber vielleicht müsst ihr hier nochmal ein bisschen schrauben und da ein bisschen schrauben. Weil ich glaube, es ist schon sehr speziell Coen. Also was nehmen wir mit aus diesem Film? Steve Buscemi ist nicht is not circumcised. Das ist und a funny looking guy. A funny looking guy. Ja, das ist das Einzige, was wir mitnehmen. Dankeschön, Plor. Plor. Ich gehe nochmal die Liste durch, aber ich würde behaupten, also mein liebster Coen ist Arizona Junior. Der wird auch immer mein liebster Coen sein. Okay. Ich glaube, Fargo ist auf Platz 2. Hm. Ganz großartiger Film. Großartig die düsteren Seiten und die makaberen Seiten Amerikas eingefangen in einer tollen Mischung aus Drama, Thriller und Farce. Ja. Fantastisch. Ich kann Ihnen nichts mehr hinzufügen. Außer, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann guckt ihn verdammt nochmal noch. Und danke dir, Plor. Danke, Johannes, dass du ihn mir gegeben hast. Es war lange her. Ich war froh, ihn mal wieder gesehen zu haben. Ein absoluter Muss-man-sehen-Film. Schön. Das freut mich. Okay, dann, wenn ihr wissen wollt, was wir das nächste Mal besprechen, dann bleibt noch kurz dran. Wir spielen euch nochmal den schönen Jingle vor, den wir ganz am Anfang mal eingespielt haben und seitdem nicht geändert haben. Ansonsten euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So. Johannes, ja. Wir waren jetzt echt amerikanisch unterwegs. Okay. Und zwar im Jahr 2025 bisher komplett. Ne, wir sind mit Hamilton ins Jahr gestartet. Ah, stimmt. Hatten wir amerikanische Gründungsmythologie. Mhm. Dann habe ich dir Pulp Fiction hinterhin geklatscht, so das amerikanische Zitatfeuerwerk schlechthin. Ja, High Noon. Dann High Noon, Harold and Maude, so Hippie-Ära. Stimmt, ja. Ne? Und jetzt hatten wir mit Fargo nochmal den Nordamerika. Also krass. Wir müssen echt raus. Wir müssen, Entschuldigung, also ich habe nichts gegen Amerika. Ich liebe Amerika. Aber warum machen wir nicht einfach ein komplettes amerikanisches Jahr? Was ist los? Zu spät. Ich habe nämlich einen Film fürs nächste Mal, der da nicht reinpasst. Ich will ihn dir schon länger geben. Und das ist neuer deutscher Film. Und oh, ich weiß, ich bin einmal damit gescheitert. Oh, Flor. Aber ich hoffe, diesmal habe ich Erfolg damit. Und nochmal Fassbinder, aber diesmal richtig rein Fassbinder. Der hat alles gemacht in diesem Film. Als Auteur. Okay. Angst, Essen, Seele auf. Okay. Ein ganz fantastischer Film. Ein Liebesfilm. Okay. Und eine Anklage gegen Rassismus und gegen Spießbürgerlichkeit und Engstirnigkeit aus dem Jahr 1974. Okay. Wir versuchen es nochmal mit Deutschland. Wir versuchen es nochmal mit neuer deutscher Film. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich liebe ihn. Aber dann muss ich mich darauf verlassen, dass ihr da draußen auf jeden Fall mitguckt, damit ich nicht der Einzige bin, der jetzt leidet. Nein, also es ist bestimmt, ich habe tatsächlich von diesem Film gute Sachen gehört. Obwohl ich mit neuer deutscher Film oft Schwierigkeiten habe, gehe ich ein bisschen davon aus, dass er ein bisschen mehr das trifft, was ich gut finde. Aus dem Jahr 1974. Schaut ihn euch an. Und nächste Woche diskutieren wir drüber, ob es ein Muss-man-sehen-Film ist oder ob Johannes für immer für den neuen deutschen Film verloren ist. We know the answer to that one. Okay, gut. Ciao. Dann bis dann. Ciao.